wurde der Artikel auch mit der erforderlichen Mehrheit des Bundestages beschlossen und im Rahmen des 2+4-Vertrages durch die Alliierten implizit genehmigt, ist er zwar kein Bruch des Grundgesetzes, jedoch definitiv ein Bruch des Versprechens seiner Väter durch deren Enkelgeneration deutscher Politiker. Und ganz sicher wird dem deutschen Volk das darin immer noch formulierte Recht, das ihm ganz ohne Zweifel zusteht, dem Volk, nicht der Bevölkerung, wie es sich manche Linksgrüne wünschen würden, durch Obstruktion vorenthalten. Bemerkenswerterweise war es ausgerechnet die SED-Nachfolgepartei PDS, die dieses Manko schon damals völlig richtig erkannte und den letzten und einzigen freien Wahlkampf in der untergehenden DDR mit dem Slogan »23 kein Anschluss unter dieser Nummer« führte. Das bezog sich auf Artikel 23 Grundgesetz, dessen Formulierung schon 1949 den Beitritt der DDR zum Gültigkeitsbereich des Grundgesetzes ermöglichte und so das Verfassungsversprechen des Artikels 146 vorläufig von der Tagesordnung nahm. Das war zwar insofern zynisch, als dass die Wiedervereinigung gar nicht das Anliegen der Linken war, und es zeigt, dass sich die Kommunisten, wenn es ihnen taktisch passt, auch auf berechtigte Anliegen aufhocken können. Aber das macht den Vorwurf und die daraus abgeleitete Forderung nicht unwahr und noch viel weniger unberechtigt. Das ist eine Ursünde im Zuge der Vereinigung beider nicht souveräner deutscher Teilstaaten in Verbindung mit der Nichtschließung eines Friedensvertrages zwischen dem wiedervereinigten Deutschland und den Alliierten. Dies sowie der nunmehr 30-jährige Fortbestand der Feindstaatenklausel der UN-Charta, die das angeblich souveräne Deutschland zu einem Staat zweiter Klasse in den internationalen Beziehungen macht, sind die schwerende Wunde unserer damit immer noch quasi staatlichen Ordnung. Für diejenigen, denen die Feindstaatenklausel kein Begriff ist: Sie legt in der UN-Charta fest, dass es keines Beschlusses des Sicherheitsrates bedarf, Deutschland oder Japan militärisch anzugreifen, wenn eines dieser Länder zu, Zitat, einer aggressiven Politik zurückkehrt, Zitat Ende. Was damit gemeint sein könnte und wer das entscheidet, dazu sagt die Klausel aber nichts. Rechtlich gesehen macht die Klausel damit beide Länder zu Paria-Staaten. Die Politik übergeht das natürlich mit einem nervösen Lächeln, spricht von Gewohnheitsrecht und dass ich der Passus überlebt habe. Wenn das so ist, warum beantragt Deutschland dann nicht die Streichung? Hat man Angst vor der Diskussion oder gar vor einer Niederlage oder einem Veto eines der Siegermächte? Deutschland ist damit einer der wenigen Staaten, in denen das Volk nie die Möglichkeit hatte, über eine eigene Verfassung abzustimmen. Immerhin waren die Politiker 1990 so ehrlich, das Grundgesetz nicht in Verfassung umzubenennen. Das Bundesverfassungsgericht ist damit als Name eigentlich eine Mogelpackung, weil es keine Verfassung hat, über die es wachen kann. Das Gleiche gilt genau genommen für den Verfassungsschutz. Es ist klar, dass ein derartiges verfassungs- und staatsrechtliches Niemandsland immer dazu führen muss, dass die Legitimation aus guten oder schlechten, berechtigten oder falschen Gründen mit ehrlicher oder unehrlicher Motivation in Frage gestellt werden wird. Und genau das passiert auch. Ich postuliere daher, wir brauchen eine Verfassungsdebatte. Wir haben als deutsches Volk Anspruch darauf und weder unsere politische Klasse noch unsere von ihr ernannten obersten Richter in Karlsruhe haben das Recht, uns daran zu hindern. Interpretiert man das Grundgesetz im Lichte der Intention seiner Väter, was in der Rechtsprechung beispielsweise des obersten Gerichts der USA, des Supreme Court of the United States, als Quelle der Auslegung gang und gäbe ist, so müssten die Karlsruher Richter eigentlich zu der Überzeugung kommen, dass es ihre Aufgabe ist, diesen Auftrag schnellstmöglich zu erfüllen und die Politik dazu zu zwingen, eine verfassunggebende Versammlung wählen zu lassen, deren Arbeitsergebnis dann dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird.